1c. Über die Gefahren, die Sie in der Selbstoptimierung sehen, wollen wir später noch genauer sprechen. Nun hören wir aber erstmal, was einige Leute zu diesem Thema zu sagen haben. Wir haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, letzte Woche gebeten, uns zu erzählen, was Sie von Selbstoptimierung halten und inwiefern Sie versuchen, sich selbst zu optimieren. Nun die Antwort von Paul aus Villach. Ich finde Selbstoptimierung schon okay, wenn man es nicht übertreibt. Ich denke zum Beispiel, dass wir im Bereich Ernährung noch einiges besser machen könnten. Ich selbst kaufe nur Bioprodukte aus der Region und ernähre mich vegan. Das klingt vielleicht so, als wenn ich andauernd über mein Essen nachdenken würde. Aber das tue ich natürlich nicht. Essen soll doch Spaß machen. Bis jetzt geht es meinem Körper gut und für die Umwelt tue ich damit ja auch was. Katharina aus Innsbruck meint: Ich bin leider viel zu oft gestresst, deshalb versuche ich mich öfter zu entspannen. Ich mache zum Beispiel regelmäßig Yoga und habe angefangen zu meditieren. Und ich benutze eine App, die meine Schlafdauer und die Schlafphasen misst. Und seitdem ich das kontrolliere, achte ich mehr darauf, wann ich ins Bett gehe und wie lange ich schlafe. Und mir hilft es wirklich. Früher war ich morgens oft müde. Seitdem ich die App nutze, fühle ich mich morgens, als hätte ich 12 Stunden durchgeschlafen. Dabei waren es aber nur 7 oder 8 Stunden. Sich gesund zu ernähren und ausreichend zu schlafen klingt ja erstmal ganz vernünftig und nicht unbedingt nach übertriebener Selbstoptimierung. Aber manchmal kann Selbstoptimierung sich auch gegen die Gesundheit richten, wie Alexei aus Graz berichtet. Ich studiere BWL und die Prüfungen sind ganz schön hart und zahlreich. Manchmal weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll, da ich ja neben der Uni auch noch arbeiten muss, um mir mein Leben zu finanzieren. Der Druck ist enorm. Eine Zeit lang habe ich Aufputschmittel wie Ritalin genommen, um höhere Leistung zu bringen. So konnte ich vor den Prüfungen die Nächte durcharbeiten und hatte bessere Noten. Es kam mir vor, als ob ich unbesiegbar wäre. Aber das war natürlich Quatsch. Irgendwann habe ich mir Sorgen gemacht, von den Medikamenten abhängig zu werden. Seitdem ist Kaffee meine einzige Droge. Jetzt versuche ich, meine Leistung im Studium durch besseres Zeitmanagement zu optimieren. Herr Olbrich, wir haben sehr unterschiedliche Antworten gehört. Was sagen Sie dazu?